Figaro am Abend. Er hat sein Leben dem Verständnis von Tier und Mensch verschrieben und dabei versucht, die Gesetzmäßigkeiten tierischen und menschlichen Verhaltens herauszufinden. Die Rede ist von Konrad Lorenz. Morgen jährt sich sein Todestag zum 20. Mal. Die folgende Stunde ist seiner Arbeit gewidmet. Ein Mann mit dichtem, dunklem Haarschopf, hochgekrempelten Hemdsärmeln und lässigen Knickerbockern kommt dem Bildbetrachter auf einem sonnigen Sandweg entgegen. Ganz selbstverständlich folgt ihm eine Gruppe von Gänsen. So ging sein Bild um die Welt. Die Aufnahme aus dem Jahr 1936 dokumentiert, wie der Verhaltensforscher im Gänsemarsch mit Gösseln durch die Gassen im österreichischen Altenberg zieht. Konrad Lorenz, 1973. Wir werden sehr oft gefragt, warum wir in einer Zeit, wo man andere Sorgen haben könnte, ausgerechnet tierisches Verhalten studieren und warum gerade Wildgänse. Am Menschen kann man nicht experimentieren. Und es ist überhaupt immer eine gute Strategie der Forschung, die Erscheinung, die man untersuchen will, in der einfachsten möglichen Form in Angriff zu nehmen. Nun, es gibt kaum ein Lebewesen, das in sozialem Verhalten, in persönlicher Freundschaft, in ehelicher Liebe und Treue und Untreue, in dem Verhalten zu Fremden und zu Bekannten, im Verhalten der Eltern zu den Kindern, der Kinder zu den Eltern, so weitgehend analog dem Menschen ist, wie das bei den Gänsen der Fall ist. Konrad Lorenz am 7. November 1973, dem Tag seines 70. Geburtstags, im zweiten deutschen Fernsehen. Damals erläuterte er den Sinn seiner Gänseforschung, denn einige Tage zuvor war bekannt geworden, dass dem Direktor des Max-Planck-Instituts für Verhaltensphysiologie in Seewiesen bei Starnberg der Nobelpreis verliehen wird. Die Graugänse wurden zu Lorenz' bevorzugten Studienobjekten. Sie folgten dem Forscher, sie schwammen mit ihm und anscheinend kommunizierten sie sogar mit ihm. Lorenz beobachtete über Stunden und Tage hochkonzentriert seine Tiere und protokollierte jede noch so kleine Veränderung. Ganze Gänselebensläufe wurden so über Jahrzehnte dokumentiert. 1936 war auf diese Art und Weise Martina, die wohl prominenteste Gans, geschlüpft. An ihr und anderen Gänsen beobachtete Konrad Lorenz ein Verhalten, für das er den Begriff Prägung fand. Konrad Lorenz wurde international durch seine bahnbrechenden Forschungen ebenso bekannt wie durch seine populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen, zum Beispiel das sogenannte Böse, und entfachte damit allerdings auch kontroverse Diskussionen. Weitere Konrad Lorenz Bestseller-Buchtitel sind unter anderem Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit, Die Rückseite des Spiegels oder auch Der Abbau des Menschlichen. Hören Sie im Folgenden nun einen Ausschnitt aus einem Gespräch, das Harald von Troschke im Spätsommer 1973 mit Konrad Lorenz führte. Dabei hat er zunächst nach Erinnerungen an jene Jahre gefragt, in denen Lorenz als Kind auf dem elterlichen Gut in Altenberg in Oberösterreich gelebt hat. Meine große Liebe waren von Anfang an die Enten. Meine erste Ente bekam ich im Jahre 1908, da war ich also noch nicht 6. Da zogen meine Frau und ich, also damals war es noch nicht meine Frau, sondern ein Nachbarskind und meine engste Freundin. Wir zogen dann also 2 Hausentenküken auf und spielten Ente. Also meine erste Berufswahl war Eule. Ich wollte Eule werden. Und zwar hauptsächlich deshalb, weil die abends nicht schlafen gehen brauchen. Vielleicht auch beeinflusst von den mit Eulen bemalten Glasfenstern in unserem Haus in Altenberg. Aber dann habe ich sehr früh eine starke Neigung zum Wasser gehabt. Am und möglichst im Wasser was zu tun haben. Und dann verloren die Eulen meine Wertschätzung dadurch, dass sie nicht schwimmen können. Dann wollte ich Ente werden. Obwohl ich also furchtbar Ente gespielt habe, kam ich langsam drauf, dass man bei allem Entespiel nicht zur Ente wird. Dann wollte ich also Enten haben. Das war wohl das Entscheidende. Da habe ich meine Mutter segiert, bis sie mir ein Hausstockentenküken vom Nachbarn gekauft hat. Und meine Frau musste dann auch eins haben. Und da haben wir also einen Sommer lang Mutterente gespielt, nebenbei das Phänomen der Prägung entdeckt. Denn seit jener Zeit weiß ich, dass man gewisse Triebhandlungen von Tieren auf den Menschen übertragen kann. Wenn man das Tier jung genug kriegt, kann man die ganzen auf die Eltern bezüglichen Triebe des Jungvogels auf den Menschen fixieren. Und zwar irreversibel, das heißt die Prägung. Und wahrscheinlich bin ich damals auch rückwirkend auf Enten geprägt worden. Denn die Wasservögel sind ja mein ganzes Leben lang eines meiner Hauptobjekte geblieben. Wenn Sie sich heute darüber Gedanken machen, was Sie da getrieben hat als Kind, mag dabei auch etwas mit im Spiele gewesen sein, wie eben sich lösen von dem Boden. Die Nacht, die Ruhe, die Stille. In Wirklichkeit natürlich nicht Stille, es sind nur andere Geräusche. Es ist die Natur, die mehr dem Menschen und insbesondere einem sensiblen Kinde bewusst wird. Ich glaube nicht. Ich war ein Landkind. Ich hatte die Stadt kaum kennengelernt und lebte da in Altenberg in einem großen Garten. Ich glaube, dass das Interesse für die Tiere doch schon sehr früh von zwei Motiven getragen war. Ich war neugierig, ich wollte sehen, was sie tun, und ich wollte sie auch haben. Also unter den Verhaltensforschern gibt es zwei Typen. Der eine ist der Jäger. Der will möglichst in freier Natur den Tieren nachlaufen. Und wenn das Tier nicht davonläuft, ist er nicht ganz glücklich. Am liebsten sitzt er in einem Versteck, aus dem er herauslugt und vom Tier unbeobachtet, seinerseits das Tier beobachtet. Das sind dann Leute, die Tiere gar nicht gern haben wollen und die es gar nicht richtig freut, wenn sie sich nicht verstecken müssen. Das ist mein Freund Nico Tinbergen. Der will gar keine Tiere halten. Bei mir spielt ganz bestimmt von frühester Jugend der bäuerliche Trieb, Pekus, Viecher, zu besitzen, also ein Besitztrieb. Ich erinnere daran, dass Pecunia vom Pekus, vom Viech kommt. Aber trotzdem ist etwas wahr an dem, was Sie da vermutet haben. Es hat bei meiner Wahl der Wasservögel, der Enten, sicher ein gewisser Universalitätsanspruch mitgespielt. Tiere, die fliegen und schwimmen und laufen können, haben mir mehr imponiert als ein Tier, das nur fliegen kann und nicht mal richtig laufen, wie die Eule. Also das deutet doch darauf hin, dass ein ganz starker Identifizierungswunsch da war, ja. Ein Identifizierungstrieb. Ging das aus kindlicher Perspektive so weit wie eine Art von übertragener Seelenwanderungsvorstellung? Das heißt, ich war einmal etwas ganz anderes. Das möchte ich nicht sagen. Oder also, ich werde einmal, oder ich will einmal sein. Insoweit ist das wahr, was Sie sagen, trifft auf mich zu. Als ein Kind Straßenbahnschaffner oder Lokomotivführer spielt, vorgibt, pretending to be, nicht? Und mich hat sicher die Eleganz, der Stolz der freilebenden Tiere insofern beeindruckt, dass mir eine Wildgans mehr imponiert hat als ein Straßenbahnschaffner. Also insofern war ein Identifizierungswunsch dabei. Sie haben vorhin gesagt, mir war es wichtig zu besitzen. Und Sie haben sehr klar herausgearbeitet, ja, wissen Sie, bei den Verhaltensforschern, da gibt es eigentlich zwei große Gruppen. Ja. Die eine Gruppe, das sind die Jäger, das andere sind die Bauern. Ja. Und Sie rechnen sich zu den Letzteren. Ich rechne mich. Besitz liegt doch irgendwo ein bisschen auf einer zumindest verschwisterten Ebene mit dem Begriff Herrschen. Wir brauchen das ja nicht nur im negativen Sinne des heutigen Sprachgebrauchs, des Autoritären, damit diffamieren wollen den Begriff, sondern herrschen, das heißt ja auch Verantwortung haben. Also auch Verantwortung für Tiere. Also in dieser Hinsicht verantwortungsbewusst war ich sicher. Auf der anderen Seite bin ich extrem unherrschsüchtig. Es ist mir vollkommen unmöglich, einem Menschen zu sagen, was er tun soll. Die Auswahl meiner Assistenten war immer danach getroffen, ob die Leute von selber das tun, was sie sollen. Denn wenn ich einen antreiben muss und ihm Dinge befehlen muss, dann kann ich ihn nicht brauchen. Ich glaube also nicht, dass irgendwelche Herrschaftsansprüche... Schauen Sie, ich habe auch meine Tiere niemals eingesperrt. Tieren und Assistenten habe ich immer nach Möglichkeit völlige Freiheit gewährt. Und die, die weggeflogen sind, die sind eben weggeflogen. Also, ich würde nicht sagen, dass Verantwortungsbewusstsein und herrschen wollen unbedingt korreliert sind. Ich glaube schon, dass ich mich, also vor allem für Tiere, die ich halte, für Leben, das mir untersteht, für Patienten bitte, ich bin ja auch Arzt, ein sehr starkes Verantwortungsbewusstsein habe. Also, dass ich eine therapeutische Maßnahme bei einem mir anvertrauten Patienten vergesse, was im Krieg der Fall war, ist so völlig unmöglich, wie es unmöglich ist, dass ich vergesse, ein Tier zu füttern. Da bleibt ein Lämpchen glühen. das mich nicht zur Ruhe kommen lässt, wenn ich weiß, dieses Viech hat noch kein Wasser gekriegt heute. Aber diese Form von Verantwortung hat, glaube ich, mit Herrschen nichts zu tun. Herrschen ist entsetzlich lästig. Professor Lorenz, ist das sozusagen gute Familientradition, soweit Sie zurückdenken können? Ich meine nicht nur an Ihr eigenes Elternhaus, nicht nur an Ihre eigene Kindheit, sondern auch das, was Sie etwa wissen von Großeltern und Voreltern. Haben Sie so das Gefühl, das war eine gute liberale Tradition bei uns? Das heißt, dass man dem Kind in der jeweiligen Generation doch den nötigen Spielraum lässt und sagt, du bist nun doch selbst auch für dich verantwortlich. Also meine Vorfahren sind alle sehr wenig weit vom Bauern. Und die familiäre Tradition, wie man sich den Kindern gegenüber geriert, war wohl immer bäuerlich. Ich hatte das seltene Glück, als Naturwissenschaftler aufzuwachsen, geleitet von zwei nichtgläubigen Elternhäusern, zwar in christlicher Kultur existenten, aber nichtgläubigen Elternhäusern und belehrt von einem zwar gläubigen, aber gleichzeitig, wie gesagt, sehr liberalen Naturgeschichtslehrer. Auf diese Weise bin ich eine der wenigen der biologischen Wissenschaftler, die ich kenne, die nicht entweder christgläubig sind oder ein Ressentiment gegen die christliche Kirche haben. Ich habe mehrere Freunde, zum Beispiel meinen verstorbenen Freund Philipp Boyle, die aus religiösen Kreisen kommen. Das ist ein Sohn eines anglikanischen Priesters. Und die sich also mit Mühe von Glaubensdogmen befreit haben. Und die sind dann bös auf die christliche Kirche und haben gar keinen Sinn für ihre Wahrheit. Ich bin also in der glücklichen Lage, von derartigen Feindschaften frei zu sein. Von derartigen Feindschaften frei zu sein, ohne sich konfessionell gebunden zu fühlen. Ohne mich irgendwie konfessionell gebunden zu fühlen. Gibt es da aber bestimmte Werte, die Ihnen insofern bedeutungsvoll und wichtig erscheinen, dass Sie sagen, ohne die wäre meine Arbeit, mein Denken, mein Lebenslauf auch nicht möglich gewesen, die doch eigentlich aus dem christlichen Glauben kommen? Insofern ja, als schließlich kantische Ethik, die kantischen Begriffe von Verantwortlichkeit und Moral, von kategorischer Frage und so weiter, ja doch, im Grunde christlich inspiriert sind, obwohl man das in Frage stellen kann. Man kann sagen, dass man aus reiner Vernunft, ohne jede Konfession, zu denselben ethisch-moralischen Schlussfolgerungen kommen muss, wie Kant. Professor Lorenz, von welchem Elternteil fühlen Sie sich stärker geprägt, beeinflusst? Oder war das eigentlich immer so diese, ich hätte fast gesagt, homogene Gemeinschaft, das sind die Eltern? Ja. Oder war es doch sehr persönlich hier der eine Teil und dort der andere Teil? Also, ein Freund, der mich sehr gut kennt, hat diese Frage mit einem Goethe-Zitat beantwortet und hat gesagt, vom Vater habe ich die Statur des Lebens Ernstes führen, vom Mütterchen die Frohnatur, die Lust zu fabulieren. Das ist aber genetisch gemeint. Und Ihre Frage war eigentlich eine erziehliche. Ich muss sagen, mit meinem Vater habe ich als Kind sehr wenig Kontakt gehabt und habe ihn nicht verstanden. Und meine Mutter hat mich nicht sehr gut verstanden. Die hat nicht gewusst, was ich will und was mich eigentlich interessiert. Waren Sie Einzelkind? Mein Bruder ist 18 Jahre älter als ich. Ich war also ein Einzelkind. Ein Spätling und ein Einzelkind. Meine Frau war also das einzige höher zivilisierte Kind in der Umgebung. Und wir waren also aufeinander angewiesen von unserem zweiten, dritten Lebensjahr an. Und daher bin ich ziemlich ein Einzelgänger gewesen. Mein Vater hat meine Forschungen, meine früh beginnenden, eigentlich nicht ermutigt. Mein Vater wollte, dass ich Arzt werde. Ich erinnere mich, dass einmal mein Vater Interesse dafür gezeigt hat, was mich bewegt. Das war auf einem Spaziergang, ich weiß noch genau wo, man assoziiert so ganz genau die Stelle, wo ein Gespräch stattgefunden hat. Da habe ich frisch entdeckt, und zwar in einer Schrift von Wilhelm Bölsche, wie das mit der Evolution ist. Ich weiß nicht, ob Sie Wilhelm Bölsche kennen. Das war ein Popularisator, ziemlich vitalistisch, sehr hegelianisch, und ein großer Poet. Der schrieb ein Buch, Die Schöpfungstage. und da war ein Bild von der Archaeopteryx, dem Urvogel mit dem Reptilienschwanz. Und es wurde mir klar, dass also die Vögel aus Reptilien und die Säugetiere aus Reptilien und der Mensch aus Tieren geworden ist. Das war eine Erleuchtung. Und auf diesem Spaziergang mit meinem Vater habe ich ihm das erklärt. Und zu meinem Erstaunen hat er mir zugehört. Ich habe als Kind sehr viel geredet. Ich erinnere mich noch, dass mein Vater oft gesagt hat, mit beschwörender Stimme, schweig einen Augenblick. Und da hat er nicht gesagt, schweig einen Augenblick, sondern hat mir zugehört. Und im Laufe dieses Spaziergangs, während ich ihm dieses mich bewegende Neue erzählt habe, wurde mir plötzlich klar, der weiß das ja alles schon lang. Das ist ihm ja nichts Neues. Und ich erinnere mich, dass ich einen tiefen Zorn gegen meinen Vater empfunden habe, dass er etwas so Wichtiges weiß, die ganze Zeit schon, und es nicht für nötig befindet, mir das mitzuteilen. Urgeheimnis für sich behalten. Er hat ein für mich entsetzlich wichtiges Geheimnis für sich behalten. Und später, als ich schon Tiere hatte und schon systematisch an Tieren forschte, das war während meiner Zeit am Anatomischen Institut, hat mein Vater immer nur geglaubt, dass es eine Verrücktheit, ein Hobby ist. Und als im Jahre 32 mein Freund Erwin Stresemann, der Präsident der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft, die Jahrestagung der DOG nach Wien verlegt hat, um meiner Viecher willen, und so viele Leute kamen, die sich dafür interessieren, hat mein Vater noch nicht den Schluss gezogen, dass das nicht ganz verrückt ist, sondern hat sich nur gewundert, dass es so viele Narren gibt. Und dass darunter der Zar Ferdinand, dass darunter gar ein König ist, das hat ihn also zutiefst im Kopfschütteln gebracht. Also mein Vater hat mich nicht verstanden und ich habe auch meinen Vater schlecht verstanden. Meiner Mutter danke ich unendliche Verwöhnung. Also meiner Mutter konnte ich alles einreden, da konnte ich also Geld haben, um ein tolles Viech zu kaufen. Es macht auch nichts, wenn das Viech ins Zimmer gemacht hat, waren sofort drei Putzfrauen da, die es wegwischen mussten, bevor es der Papa gemerkt hat und so weiter und so fort. Mein Vater hat zu niederen Tieren kein Verhältnis gehabt. Er war aber ein leidenschaftlicher Hundefreund und als dann ganz spät, kurz bevor ich nach Königsberg bin, die Gänse ins Haus kamen, hat sich mein Vater engst mit den Graugänsen befreundet. Von meinem Vater stammt der Ausspruch, nächst dem Hunde sind die Wildgänse die zum Verkehr mit den Menschen am besten geeigneten Wesen. Was also eine tiefe Einsicht beinhaltet. Soweit Konrad Lorenz in einem Gespräch mit Harald von Troschke aus dem Jahr 1973, gesendet vom Norddeutschen Rundfunk 1989. Hören Sie nun einen Vortrag von Konrad Lorenz aus dem Jahr 1955, in dem er sich ausführlicher zu einem seiner Forschungsthemen äußert, in diesem Fall zum moralanalogen Verhalten geselliger Tiere. Es ist seit uralter Zeit üblich, an die Tiere einen vermenschlichend moralisierenden Maßstab zu legen. Sie haben schon in den Aesop'schen Fabeln bis in die Neuzeit zu Goethes Reineke Fuchs, den Wolf als brutalen Räuber, den Fuchs als schlauen Dieb, das Reh als Symbol der Unschuld, die Taube als das des Friedens. Es ist selbstverständlich, dass die Analogien, die da der Fabeldichter sieht, völlig falsch sind. Warum soll dem Fuchs das Erjagen und Töten eines Hasen moralisch anders angeschrieben werden als dem Oberförster, der dasselbe tut? Warum überhaupt Raubtier und nicht Jagdtier? Und wenn wir Analogien überhaupt suchen wollen zwischen den Gesetzen, die das soziale Verhalten geselliger Tiere beherrschen und den Geboten der verantwortlichen Moral, die das soziale Verhalten des Menschen beherrschen sollte, so müssen wir selbstverständlich dorthin gehen, wo gesellige Tiere gleicher Art durch bestimmte Gesetze beherrscht werden, die überhaupt ihr geselliges Zusammenleben erst ermöglichen. Da allerdings begegnen wir nun dann Analogien, die die volle Gefahr der falschen Vermenschlichung mit sich bringen. Wo Tiere sich zum sozialen Zusammenleben, etwa in der Brutsiedlung von Dohlen, in den großen Brutsiedlungen von Robben, wie sie auf den Pribilof-Inseln neuerdings von amerikanischen Tierpsychologen untersucht und so außerordentlich interessant beschrieben wurde. Dort mussten sich instinktmäßige Reaktionsweisen, Systeme von instinktmäßigen Reaktionsweisen entwickeln, die gewisse Hemmungen, gewisse Triebe herausbringen, die das soziale Zusammenleben regeln. Rolf Wörner, ein Schüler von Allesch, hat auf einem sehr viel höheren Niveau, nämlich an Affen, eine analoge Beobachtung gemacht, die vielleicht noch interessanter ist. Er hatte ein paar Rhesusaffen jung aufgezogen, die ganz zahm und an ihn sehr anhänglich waren. Und beging den taktischen Fehler, zu diesem Rhesuspaar einen jüngeren und scheuen Rhesusaffen dazuzusetzen. Dieser wurde von den beiden anderen furchtbar gequält, vom Futter weggebissen und war im Begriffe, an Hunger und Elend in der beschriebenen Weise zugrunde zu gehen. Wörner wollte ihn retten, was in dem großen Raum nicht so einfach war. Seine zwei alten Affen waren zwar zahm, und der Junge, der war scheu. Nun raste Wörner in diesem Raum herum und versuchte, diesen Affen zu fangen, wobei die beiden anderen Alten auch ihm halfen, den quälen, hinter ihm herfuhren und ihn noch zwickten und an den Haaren rissen. Schließlich nahm Wörner ein Netz und damit gelang es ihm, den jungen Affen zu fangen. Im Augenblick, wo er den jungen Affen in der Hand hatte, gab dieser den Verzweiflungsschrei, das laute Verzweiflungskreischen seiner Art. Und im nächsten 25. Sekunde hatte Wörner den männlichen alten Affen im Nacken und den weiblichen im Gesicht kleben, und der weibliche Affe biss ihm eine Schmarre quer durch den Nasenknorpel und hier durch die Wange, dass die Mundhöhle eröffnet wurde und eine entsprechende Verletzung hinten. Also diese Tiere, die den jungen Affen hassten und ihren Pfleger liebten, in Anführungszeichen, soweit die soziale Bindung als mit diesem hohen Wort bezeichnet werden darf, die reagierten trotzdem reflektorisch auf diesen Notschrei des gehassten und so weiter Affen, damit, dass sie ihren geliebten Herrn fürchterlich verletzen. Bei sehr vielen Tieren und nicht nur bei sozialen finden sich Hemmungen, den Artgenossen zu verletzen. Diese Hemmungen finden Sie auf dem niedrigsten Niveau schon bei den sogenannten Kommentkämpfen von Fischen. Die kämpferischen Auseinandersetzungen zwischen Rivalen haben eindeutig ihren arterhaltenden Wert darin, zu bestimmen, welcher der Stärkere ist und den Stärkeren, den Schwächeren von der Fortpflanzung auszuschließen. Es ist klarerweise arterhaltend vorteilhaft, wenn diese Auseinandersetzung, diese Auswahl des Stärkeren und Besseren vorgenommen werden kann, ohne dass die Art ein Individuum opfert. Es könnte ja sein, dass der Sieger im nächsten Moment von einem Reiher gefressen wird und dass es jetzt sehr schade ist, wenn der Besiegte so fürchterlich hergerichtet ist, dass er für dieses Jahr für die Fortpflanzung nicht mehr zu brauchen wäre. Nun finden wir bei sehr verschiedenen Tieren sehr verschiedene Systeme von Instinktbewegungen, die das verhindern. Diese Hemmungen, den anderen zu verletzen, finden Sie vor allem bei stark bewaffneten Tieren. Ein Kolkrabe, der ist sehr wohl imstande, der wäre sehr wohl imstande, er ist es nämlich nicht, einen anderen durch einen einzigen Schnabelhieb zu vernichten, wenn der Schnabelhieb ins Auge geht. Daher hat der Kolkrabe eine absolute Hemmung. Er muss sie haben, die Art wäre nicht existenzfähig. Oder sagen wir besser, dieser Schnabel hätte in der Evolution nie entstehen können, wenn nicht gleichzeitig parallel zu ihm die Hemmung entstanden wäre. Diese Hemmung bewährt sich bei einem zahmen Raben auch dem befreundeten Menschen gegenüber. Und der auslösende Mechanismus, also die Bedingungen, auf die diese reflektorische Reaktion anspricht, die lassen sich schön durch Attrappen untersuchen, was Heinroth gemacht hat, indem er seinen Zwicker, seinen Kneifer, als Attrappe verwendete. Solange Heinroth den Kneifer auf der Nase hatte, solange war er für die Raben sakrosankt, wurde als Auge behandelt. Im Augenblick, und ich muss vielleicht beschreiben, wie diese Hemmung aussieht, Sie können einen zahmen Raben dadurch zum Zurückziehen, zum nervösen Unruhigwerden bringen, dass Sie mit Ihrem Auge auf den Schnabel zugehen. Da geht er mit dem Schnabel weg, etwa so wie ein Mann, der sich mit einem Messer rasiert, das Messer wegnimmt, wenn ein kleines Kind danach greift. Und nur in einer Situation kommt der Rabe dem Auge des befreundeten Menschen oder des befreundeten Mitraben in die Nähe, nämlich bei der sozialen Hautpflege, wo die Tiere einander die dem eigenen Schnabel nicht zugänglichen Gefiederpartien putzen. Nämlich möglichst am Kopf und ums Auge herum. Und Sie können bei einem zahmen Raben diese Reaktion auslösen, indem Sie ihm den Kopf mit halbgeschlossenem Auge hinhalten. Dann beginnt er, die Wimpern durch den Schnabel zu ziehen. Das sieht also für den Laien geradezu haarsträubend aus, diesen gebogenen Räuberschnabel da in nächster Nähe des menschlichen Auges hantieren zu sehen. Und ich wurde von befreundeten Menschen immer wieder gewarnt, das ist ein wildes Tier und man kann doch nicht wissen und so weiter. Worauf ich mit dem Paradoxon antwortete, der freundliche Warner sei gefährlicher als der Rabe, denn paranoide Menschen, Paranoiker, dissimulieren bekanntlich sehr erfolgreich und es kann sehr gut sein, dass der ein Schizophrener ist mit paranoiden Angstkomplexen, der sich von mir verfolgt fühlt, während es astronomisch unwahrscheinlich ist, dass bei dem gesunden Raben diese Hemmung in diesem Augenblick versagt. Sehr interessant sind nun bei sozialen, bei gesellig lebenden und bewaffneten Tieren jene Bewegungsweisen, jene Ausdrucksbewegungen, die derartige Hemmungen auslösen. Sie alle haben schon Hunde auf der Straße miteinander kämpfen gesehen und dann gesehen, wie einer der Hunde in Demutstellung, wie wir das zu nennen pflegen, geht, indem er zwar noch in Drohimponierstellung hoch auf den vier Beinen stehend, noch mit gesträubter Mähne, plötzlich die Verteidigung aufgibt und den Kopf vom Gegner wegdreht. Ihm also die empfindlichste Stelle, nämlich den Hals, gerade die Stelle, in die man den Gegner zu beißen versucht während des Kampfes, ungeschützt darbietet. Und dieses Prinzip der Hemmungsauslösung durch Tötungserleichterung finden Sie nun durchgehend im ganzen Tierreich, also nicht im ganzen Tierreich, sondern bei höheren sozialen Tieren. Vögel, die den Gegner durch Hacken auf den Hinterkopf zu schädigen trachten, drehen als Demutsgäste den Hinterkopf zu. Und junge Hunde haben eine Demutsgeste, bei der sie auf den Rücken fallen. Das Schlimmste, was dem erwachsenen Hund im Kampf passieren kann und so weiter. Die Analogie zu der menschlichen Hemmungsauslösung, der homerische Krieger, der den Helm abwirft und den Nacken beugt, ist offensichtlich. Und ich muss Ihnen gestehen, dass ich beim Anblick eines Kampfes zwischen zwei Wölfen, das war in Whipsnade in England vor vielen Jahren, plötzlich als Erleuchtung ein Verständnis für ein wunderschönes Bibelwort erlangt habe, das, ich will es aufrichtig gestehen, bis dahin nur unverständige Abneigung in mir erweckt hatte: so dich jemand auf die eine Backe schlägt. Nun, nicht damit er dich nochmals schlage, sollst du ihn hindrehen, sondern damit er es nicht kann, sollst du das tun. Wenn Sie sehen, wie scharf ein Hirsch bremst, der einen anderen beinahe in die Flanke gerammt hätte, und wie scharf dasselbe sogar bei so einem Natalbarsch eintritt, der beinahe den anderen an ungeschützter Stelle sein Gebiss in den Leib gerannt hätte, dann drängt sich die Frage auf, was passiert, wenn ein solches Tier gegen eine solche Hemmung verstößt. Wenn es aus Versehen oder aus einem anderen Grunde die Hemmung überwindet und nun doch zubeißt. Was ein Natalbarsch empfindet, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist dem menschlichen Verständnis nicht zugänglich. Aber ich kann Ihnen bei Hunden denselben Vorgang beschreiben und zeigen, dass da etwas passiert, was es bei Menschen auch gibt. Ich bin zweimal in meinem Leben von einem befreundeten Hund versehentlich gebissen worden. Beide Male durch Zufall, also es ist Zufall, beide Male waren es Bulldoggen. Das eine Mal war es einem Freunde gehöriger Hund, der mich nicht erkannt hatte, da ich in ihm ungewohnten Motorrad-Overalls auftrat und er von hinten kam, wo er mein Gesicht nicht sah und mich biss er mich in die Wade. Das zweite Mal war es mein eigener kleiner französischer Bulli, der mich beim Trennen einer Rauferei versehentlich in die Hand biss. Sie dürfen einen Hund, der einen anderen mit einem anderen sich beißt, nicht mit der Hand anfassen. Der Zugriff der Hand löst reflektorisch einen Zubiss in diese Richtung aus. Und dann, der ist so schnell, dass sie die menschliche Reaktionszeit nicht genügt, um ihn zu vermeiden. In beiden diesen Fällen bekam der Hund, der mich aus Versehen gebissen hatte, eine Neurose. Sie wissen vielleicht, dass tierische Neurose momentan modernerweise von amerikanischer Seite sehr gut untersucht sind. Howard Liddell hat über experimentelle Neurosis in der letzten Zeit ausgezeichnete und hochinteressante Arbeiten veröffentlicht, sodass wir voll berechtigt sind, diesen Symptomenkomplex wirklich mit den Erscheinungen einer menschlichen Neurose gleichzusetzen. Mein eigener Hund, bei dem das Bild begreiflicherweise besonders krass war, konnte nicht mehr gehen, weil der Tonusverlust so war, dass er wie ein junger Hund auseinanderrutschte. Sie kennen das tonuslose Auseinanderrutschen ganz kleiner Hunde. Es kamen die Hinterbeine nicht nach. Die Vorderbeine können noch schreiten, die Hinterbeine kommen nicht nach. Beim jungen Hund physiologischerweise, bei dem alten Hund als eine Regression, als ein Zurückfallen auf beinahe embryonales Verhalten im Kreise anderer neurotischer Erscheinungen. Der Hund fraß fast eine ganze Woche lang nicht und hatte eine schwere Atemhemmung. Er zeigte Cheen-Stokes Atmen, nämlich immer eine Atempause und dann ein Ansprechen mit einem großen Seufzer und einer Reihe von tiefer Inspirationen und eine Reihe weiterer objektiver Symptome. Nun fragt es sich, gibt es derlei beim Menschen auch? Ich habe den Vergleich mit dem Menschen herangezogen. Nun, die Antwort ist einfach, ja, es gibt derlei beim Menschen auch, aber außerdem gibt es ganz andere Dinge. Die Vielschichtigkeit der organischen Schöpfung ist so beschaffen, dass auf niedrigster Stufe analoge Vorgänge höchster Stufe gewissermaßen kopiert sind. Dass funktionell gleiche Dinge auf sehr verschiedene kausal-physiologische Weise zustande kommen können und so formal ähnlich alles das, was ich Ihnen jetzt von Tieren geschildert habe, mit gewissen objektiven Konsequenzen menschlicher verantwortlicher Moral sind, haben Sie doch mit solcher nicht das Geringste zu tun, vollziehen sich auf einer unendlich viel einfacheren, beinahe reflektorischen Ebene, was aber nicht hindert, dass es derlei ähnliche Dinge bei Menschen auch gibt. Und ich will Ihnen das an einem Beispiel exemplifizieren, wo die Dinge deshalb klar liegen, weil die verantwortliche Moral des Menschen zu einer bestimmten Verhaltensweise Ja sagt, während die reflektorisch-gefühlsmäßige Neigung Nein sagt. Und dieses Beispiel betrifft wiederum die Tötungshemmung, nämlich Fälle, in denen der Mensch Tiere tötet. Ein Zoologe ist zu hohen wissenschaftlichen Zwecken ganz bestimmt berechtigt, Ratten umzubringen, so schmerzlos wie möglich. Ich rede gar nicht von Vivisektion, aber in schmerzlosester Weise junge Ratten umzubringen. An meiner moralischen Berechtigung, dies zu tun, besteht kein Zweifel. Nun hören Sie, was mir passiert ist, als ich mich auf diese verantwortlich vernünftige Bejahung der Frage, darf ich diese Ratten töten, verließ. Ich hatte damals junge Riesenschlangen zu untersuchen und auch zu verpflegen, die gerade in der Größe waren, dass sie erwachsene Hausmäuse fressen konnten. Hausmäuse gehen sehr viel schwerer zu züchten als Ratten. Ratten in derselben Größe, Ratten in Hausmausgröße, sind noch niedliche Kindchen, haben noch den runden Kopf, die großen Augen, die allgemeinen runden Körperformen und die tapsigen Bewegungen, die uns den jungen Hund, den jungen Dackel so niedlich erscheinen lassen. Ich wollte gefühlsmäßig an diese Rattenkinder nicht heran. Die Schlangen fraßen Totes, was noch humaner ist, nicht? Also schnell totschlagen und den Schlangen geben. Unser Mäusebestand war ernstlich dezimiert, als unser Laborant mir Vorstellungen macht, ich soll doch Ratten verfüttern an die Pythons. Und ich fragte mich, bin ich eine sentimentale Tierschutzvereinstante oder bin ich ein Wissenschaftler? Schlug 5 junge Ratten tot und verfütterte sie. War sehr mit mir zufrieden und ging nach Hause in dem Bewusstsein getaner Pflicht und mit dem Beschluss, von nun ab Ratten zu verfüttern. Was sich darauf ereignete, war Folgendes. Ich träumte in der folgenden Nacht, dass ich wieder diese Ratten totschlagen musste. Sie wollten nicht totgehen, sie waren im Traum noch niedlicher, Menschenkindchen noch ähnlicher und sie krochen mit gelähmtem Hinterteil und heraushängenden Gedärmen laut schreiend herum, also alle jenen sadistischen Scheußlichkeiten, die der Angsttraum dem Menschen zufügen kann, und das wiederholte sich ungefähr eine Woche lang. Raskolnikow hat auch geglaubt, gegen das Gefühl verstoßen zu dürfen und aus immerhin annehmbaren Gründen sich berechtigt, ja verpflichtet gefühlt, seine Tante zu schlachten. Nun, wenn einem das bei Tieren passiert, so kann man sich vorstellen, wie die Furien hinter diesem Mann herhetzen. Und meine Damen und Herren, das hat mit Moral noch gar nichts zu tun. Das hat mit wirklicher christlicher und verantwortlicher Moral, mit kantischer Moral, noch gar nichts zu tun, sondern ist immer noch mehrere Ebenen, mehrere Etagen tiefer. Aber rechnen muss man damit. Nun, meine Damen und Herren, ich bin eigentlich am Ende meines Vortrages. Den Reim zu dem, was ich auf tierischem Niveau angedeutet habe, können Sie sich alle leicht selber machen. Ich möchte Ihnen nur ein paar Hinweise geben. Denken Sie kurz durch, wie wenig die instinktmäßigen Hemmungen des Menschen, einen anderen umzubringen, die wir jetzt aus dem Verhalten, die instinktmäßigen Tötungshemmungen, die wir jetzt in Reinkultur dem Tier gegenüber studiert haben, wie wenig die im modernen Krieg dem Mitmenschen gegenüber ansprechen können. Wir kennen den Kerl gar nicht. Wir sehen ihn gar nicht. Dass er unseresgleichen ist, das kommt uns gar nicht zum Bewusstsein. Ideologien des Kampfes verhindern immer die Realisation der Tatsache, dass der andere unseresgleichen ist. Denken Sie daran, wie bei den Zulus, bei den kriegerischen aller Neger, Zulu einfach Mensch heißt und alles, was kein Zulu ist, ist einfach kein Mensch. Weiters halten Sie sich vor Augen, dass die Bewaffnung des Menschen zu den instinktmäßigen Hemmungen zu töten in gar keinem Verhältnis steht. Der Mensch befindet sich gewissermaßen in einer Situation, wie sie entstünde, wenn ein grausames Naturspiel der hemmungslosen Turteltaube, deren Verhalten ich Ihnen beschrieb, plötzlich den Schnabel des Kolkraben geliehen hätte. Nun, Gott sei Dank ist aber die Erfindung der Waffe kein Naturspiel, sondern ist schon ein Ergebnis von Leistungen des Menschen, die mit dem Frage- und Antwortspiel, mit einem Dialog mit der Umwelt aufs Nächste verwandt sind. Die Erfindung der primitivsten Waffe des Faustkeiles ist zweifellos schon aus einem experimentellen sich ins Benehmen setzen mit der außersubjektiven Realität entstanden. So etwas wie der Faustkeil kann nicht gemacht werden von einem Wesen, das nicht ein sogenanntes erfolgsgesteuertes Handeln hat, das heißt nach jedem Einzelakt die Folgen kontrolliert. Die Menschheit hat die Waffe in freier Tat erschaffen. Wir dürfen hoffen, dass sie ebenso in freier Tat, in freier Verantwortlichkeit die Hemmungen findet, die dem uneingeschränkten Waffenbrauch entgegenstehen und die nötig sind, um eine sehr unmittelbar drohende Selbstvernichtung der Menschheit zu verhindern. Der Analogien studierende Biologe ist optimistisch. Ich möchte einen Vortrag wie diesen und vor einem solchen Publikum nicht beenden, ohne unsere junge Spezialwissenschaft der vergleichenden Verhaltensforschung gegen einen Vorwurf verteidigt zu haben, der Ihnen, wie ich hoffe, nach Ihnen allen, wie ich hoffe, nach diesem Vortrag nicht nahelegen wird. Ich meine den Vorwurf, dass wir durch die Untersuchung des Instinktiven und durch das Ziehen der Analogien, wie ich sie heute gezogen habe, den Menschen herabziehen und zum Tiere entwürdigen. Ich behaupte nämlich das genaue Gegenteil dieses Vorwurfs. Ich behaupte, dass niemand die spezifisch menschlichen Eigenschaften und Leistungen, und zwar in allererster Linie alles das, was mit begrifflichem Denken und verantwortlicher Vernunft und damit mit Moral zusammenhängt, so scharf umrissen zu sehen bekommt, wie derjenige, der diese höchsten Leistungen des Menschen gegen jenen etwas dunkleren Hintergrund sich abheben lässt, die natürlichen emotionalen Neigungen bilden, die tief im Instinktiven wurzeln. Wir sind vielleicht allzu geneigt, den Wert dieser gefühlsmäßigen Neigungen nicht hoch genug einzuschätzen, nicht so hoch anzusetzen, wie er es verdient. Sie erinnern sich, dass Friedrich Schiller den Herder den geistvollsten aller Kantianer nannte, gegen diese die Neigung verachtende Tendenz kantischer Moralphilosophie in der wundervollen Xenie Einspruch erhob: Gerne dien ich dem Freund, doch leider tue ich's aus Neigung. Darum wurmt es mich oft, dass ich nicht tugendhaft bin. Moralanaloges Verhalten geselliger Tiere. Sie hörten einen Vortrag von und mit dem Verhaltensforscher Konrad Lorenz, aufgezeichnet vom Südwestrundfunk 1955. Lorenz, 1903 geboren, zog mit seinen Tieren vom Starnberger See zu Beginn der 70er Jahre wieder nach Altenberg in Oberösterreich zurück. Er engagierte sich im Umwelt- und Naturschutz, damals noch ein völlig neues Thema in der politischen Landschaft. Anlass dafür war die Umweltzerstörung vor seiner eigenen Haustür. Der beabsichtigte Bau des Kernkraftwerks Zwentendorf, aber auch geplante Staustufen gefährdeten die urwüchsigen Donauauen und den Fluss selbst. Lorenz trat Umweltschutzgruppen bei, gab seinen berühmten Namen als Zugpferd her und hatte Erfolg. Er fand Zugang zu den ökologisch gesinnten Jugendlichen der 80er Jahre und wurde so auch bei Leuten populär, die seine Enkel hätten sein können. Hören Sie nun noch einmal Konrad Lorenz mit einem Ausschnitt aus einem Vortrag aus dem Jahr 1983, in dem er sich über die schöpferische Kraft äußert. Die evolutionäre Erkenntnistheorie ist nicht dem Seelenzustand des Anbetens, des Verehrens entgegengesetzt. Es wird uns oft klassischer Materialismus vorgehalten, weil wir das Wort Gott nicht aussprechen. Nach meiner Meinung soll man das Wort Gott nicht nur nicht eitel nennen, sondern soll es überhaupt nicht nennen. Mir wird immer schaurig vor einer Gotteslästerung, wenn man auch nur das persönliche Fürwort, er, in der Bibel liest, selbst wenn es mit zwei großen Buchstaben geschrieben wird. Begegnung mit Gott ist mir eine schauerliche Blasphemie. Platon, Sokrates, scheint etwas Ähnliches empfunden zu haben, indem er von irgendetwas Göttlichem, Daimonion-Ti, spricht, das in seinem Geiste, in seinem Fühlen am Werke ist. Und es scheint sehr schwer zu sein, dem esoterisch Denkenden beizubringen, dass unsere Naturforschung, unser auf Naturforschung begründetes Weltbild nicht auf das Transzendente verzichtet. Noch schwerer ist es, wie schon Nicola Hartmann betont hat, begreiflich zu machen, dass das Transzendente, ich zitiere Nicolai, geradezu geleugnet wird, wenn man die Welt platonische Ideen aus ihrer Höhe jenseits von Raum und Zeit herabholt und behauptet, dass sie als eingeborene Leitbilder und zielstrebige Antriebskräfte in den Lauf der Welt eingreifen. Nun, ein sehr gescheiter und sympathischer Mann, Karl M. Feuerbach, ein Enkel, glaube ich, des großen Philosophen, hat in seiner Schrift die Abstammung des Menschen im Lichte der Esoterik in einer wirklich wunderschönen Sprache getrachtet, uns Darwinisten lächerlich zu machen und ad absurdum zu führen, durch den Kakao zu ziehen. Er sagt gegen die Affentheorie Darwins: Alles ist plan- und ziellos, improvisiert, nichts vorprogrammiert, der sonderbare Primat Mensch, keine gottgewollte Ausnahme. Aus dem Stegreif sozusagen, im undirigierten freien Spiel fantasierender Kräfte, tappt die Natur in undurchdringlichen Nebel, durch natürliche Zuchtwahl, durch Kampf ums Dasein, durch blindlings vagabundierende Zugpfähle und Mutationen, in den jeweils vorliegenden äußeren Umständen der Umwelt, einer ungewollten und ungewissen fernen Zukunft zu. Das ist ad absurdum führend gemeint. Darwins Theorie soll über den Ursprung der Arten, soll also schlicht lächerlich gemacht zu werden. Aber mit bemerkenswerter dichterischer Kraft drückt Feuerbach hier gerade das aus, was die Evolution tatsächlich tut. Was immer die schöpferische Kraft sein mag, die ein nie dagewesenes Höchstes aus niedrigeren Wesen werden lässt, sie schafft doch aus dem Stegreif. Wie denn anders sollte er seiner Schöpfung immanente Schöpfer schaffen? Er ist nicht der Schauspieler, der Worte spricht, die ein großer Dichter niedergeschrieben hat. Er ist der Dichter selbst. Er ist nicht der ausübende Musiker, der die Werke eines Komponisten wiedergibt. Er ist der Komponist selbst, der im undirigierten Spiel fantasiert. Die schöpferischen Leistungen, zu denen begnadete Menschen fähig sind, sind aufs Nächste verwandt mit dem, was die Schöpfung tut. In unserem Geist, in unserem Hirn, sind Ideen, Traditionen, Vorstellungen, Gewusstes, Tradiertes, genügend einheitliche, geformte Individualitäten, um miteinander in ganz analoges Wechselspiel zu treten, wie es Arten und Gattungen in der Schöpfung tun. Ich glaube, dass der Mensch dort, wo er schöpferisch wird, und nur dort, wo er schöpferisch wird, entfernt ein Ebenbild des Schöpfers genannt werden kann und dass wir nicht umhin können, das zu werten und das als Werte zu empfinden, was das Universum, der dem Universum immanente Schöpfer sowieso tut. Die schöpferische Kraft, das war noch einmal Konrad Lorenz mit einer Passage aus einem Vortrag von 1983, nachzuhören auf einem Audiobuch des Kölner Labels Suppose, herausgegeben von Klaus Sander. Und damit geht der Diskurs, der heute dem 20. Todestag des Arztes, Biologen und Verhaltensforschers Konrad Lorenz gewidmet war, zu Ende. Wenn Sie weiterlesen mögen, dann seien Ihnen die Bücher von Konrad Lorenz empfohlen, zum Beispiel »So kam der Mensch auf den Hund« oder »Er redete mit dem Vieh, den Fischen und den Vögeln«. Die Titel sind im Münchner Pieper Verlag bzw. bei DTV erschienen und über den Buchhandel zu erwerben. In der kommenden Woche erwartet Sie an dieser Stelle ein Gespräch mit dem Schriftsteller Günter Kunert, der am 6. März 80 wird. Noch immer ein kritischer Beifahrer der Zeitgeschichte, hat er eine ganze Menge zu sagen, zum Beispiel in Sachen Ökologie und Globalisierung. Zukunftseinsichten also von und mit Günter Kunert am kommenden Donnerstag ab 22 Uhr hier bei Figaro.